Deutschlandradio Kultur. Lesart. Johannes Koll lehrt neuere Geschichte und leitet zudem das Archiv der Wirtschaftsuniversität Wien. Er hat sich die Karriere eines Landsmannes näher angeschaut, der vom Rechtsanwalt zum einflussreichen Funktionär unter den Nationalsozialisten aufstieg, zum Reichskommissar in den besetzten Niederlanden. Und doch blieb ihm Arthur Seyss-Inquart rätselhaft. Ulrich Baron. Während die nationalsozialistische Rassenlehre im Osten ein rücksichtsloses Vorgehen rechtfertigte, stellte sie die Besatzungspolitik in Ländern wie Norwegen und den Niederlanden vor ein Dilemma. Dort sahen sich die Deutschen mit dem Widerstand von Völkern konfrontiert, die sich dem NS-Reich eigentlich mit ähnlicher Begeisterung hätten anschließen müssen wie zuvor die Österreicher. Deshalb lag es im Jahre 1940 nahe, mit Arthur Seyss-Inquart, 1892 in Mähren geboren, einen Mann zum Reichskommissar für die Niederlande einzusetzen, der jenen Anschluss seiner österreichischen Heimat maßgeblich mitorganisiert und sich die Wertschätzung Adolf Hitlers erworben hatte. Er sei, so beschreibt ihn Johannes Koll, weder ein Exzesstäter gewesen, noch habe er zu den willigen Konformisten gehört, die sich dem NS-Regime aus reinem Opportunismus angedient hätten. Bei Seyss-Inquart handelte es sich vielmehr um einen gebildeten, intelligenten, ideologisch vollkommen überzeugten Nationalsozialisten, der für Deutschland, die Niederlande und das restliche Kontinentaleuropa in einer nach völkischen Gesichtspunkten aufgebauten neuen Ordnung das einzige zukunftsfähige Ordnungsmodell für Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zwischen Kommunismus und Kapitalismus sehen wollte. Dieser Mann, 1946 als Kriegsverbrecher hingerichtet, zähle zu jenen effizienten Schreibtischtätern, ohne deren Vermittlung zwischen höchster NS-Führung und der mittleren Verwaltungsebene das Dritte Reich nicht hätte funktionieren können. Letztlich verweist eine Figur wie Seyss-Inquart darauf, dass ein hochkomplexes politisches System wie das NS-Regime in nicht zu unterschätzendem Maße von individuellen Funktionsträgern mitgeprägt wurde, und zwar nicht nur von Angehörigen von Reichspartei, SS und Wehrmachtsführung, sondern auch von Zwischengewalten. Als Vertreter solcher Zwischengewalten bewies er, der kein alter Kämpfer war und keine Hausmacht in der NS-Bewegung besaß, bemerkenswertes Geschick und auch Skrupellosigkeit. Trat Arthur Seyss-Inquart zunächst als Verkörperung einer Politik der ausgestreckten Hand auf, mit der man die Niederländer für die nationalsozialistische Idee hatte gewinnen wollen, so betrieb er zeitgleich die Aushebelung niederländischen Rechts und die Deportation aller Juden. Streiks und Widerstand wurden unter seiner Ägide mit drakonischen Maßnahmen und Kollektivstrafen bekämpft. Eine 500.000 Niederländerinnen und Niederländer als Zwangsarbeiter nach Deutschland geschickt. Detailliert und differenziert zeigt Johannes Kolls Studie, wie die postulierte Lebenskameradschaft aller Völker germanischen Blutes in ein Terrorregime mündete, in dem selbst gegen unwillige Kameraden der Hunger als Waffe und Strafmaßnahme eingesetzt wurde. Man gewinnt tiefe Einblicke in das Funktionieren des Machtapparates und seiner Funktionäre. Und dennoch bleibt ihr Protagonist rätselhaft. Entscheidend für Seyss-Inquarts Verständnis nationalsozialistischer Politik waren nicht politische Kategorien wie Staat und Regierungsform, sondern ethnische Vorstellungen von Volk und Rasse. Da dieser Mann schon von seinen Zeitgenossen als eine schwer zu durchschauende Persönlichkeit wahrgenommen worden sei und persönliche Aufzeichnungen offenbar Mangelware sind, wird nicht klar, wie diese Vorstellungen solche Macht über ihn gewinnen und behalten konnten. Hätte das Erscheinungsbild der obersten NS-Führung, die er persönlich kannte, ihn nicht zweifeln lassen? Hätte der Widerstand der Niederländer ihn nicht eines Besseren belehren müssen? In einem Brief an Heinrich Himmler habe Seyss-Inquart einmal vom Glücksgefühl, ein Werkzeug des Führers sein zu dürfen, geschrieben, verrät der Historiker Johannes Koll. Das war weniger das Lippenbekenntnis eines Opportunisten als das Credo eines Menschen, der sein gesamtes Denken und seine Überzeugungen auf Gedeih und Verderb in den Dienst einer Macht gestellt hatte, welche ihm eine Karriere ermöglichte, die in einem Rechtsstaat unmöglich gewesen wäre. Ulrich Baron über ein Buch von Johannes Koll, Arthur Seyss-Inquart und die deutsche Besatzungspolitik in den Niederlanden 1940 bis 1945. Bülow Verlag Wien, 691 Seiten, 59,90 €.